Gewiss. Ich freue mich darauf. So kann dich ja auch weiter nichts verlegen machen, denn ist's einer aus der Menge bloß, ist's bloß ein Jude wie ein Jude. Gegen den wirst du dich doch nicht schämen, so zu scheinen, wie er die Menschen all sich denkt. Vielmehr, wer sich ihm besser zeigt, der zeigt sich ihm als Geck, als Narr. So muss ich ja wohl gar schlecht handeln, dass von mir der Schlechte nicht schlecht denke? Trauen, wenn du schlecht handeln nennst, ein jedes Ding nach seiner Art zu brauchen. Was hätte ein Weiberkopf erdacht, dass er nicht zu beschönen wüsste? Zu beschönen? Das feine, spitze Ding besorg ich nur, in meiner plumpen Hand zerbricht. So was will ausgeführt sein, wie's erfunden ist, mit aller Pfiffigkeit, Gewandtheit. Doch, mag's doch nur, mag's. Ich tanze, wie ich kann, und könnt es freilich lieber schlechter noch als besser. Trau dir auch nur nicht zu wenig. Ich stehe dir für dich, wenn du nur willst, dass uns die Männer deinesgleichen doch so gern bereden möchten, nur ihr Schwert nur habe sie so weit gebracht. Der Löwe schämt sich freilich, wenn er mit dem Fuchse jagt, des Fuchses, nicht der List. Und dass die Weiber doch so gern den Mann zu sich herunter hätten. Geh nur, geh, ich glaube, meine Lektion zu können. Was? Ich soll gehen? Du wolltest doch nicht bleiben. Wenn auch nicht bleiben, im Gesicht euch bleiben, doch hier im Nebenzimmer. Da zu horchen? Auch das nicht, Schwester, wenn ich soll bestehen. Fort, fort, der Vorhang rauscht, er kömmt, doch dass du ja nicht da verweilst. Ich sehe nach. Indem sie sich durch die eine Türe entfernt, tritt Nathan zu der anderen herein. Und Saladin hat sich gesetzt.